HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Seit Anfang der 90er Jahre geistert er durch die Medien, der sogenannte Mozart-Effekt. Mozart macht schlau. Die Öffentlichkeit war begeistert, Bildungsexperten interessierten sich für die neuen Erkenntnisse und leistungsorientierte Eltern sorgten dafür, dass ihre Babys schon während der Schwangerschaft Mozart hörten. Funkkolleg Musik, Sinfonie des Lebens, Folge 10. Macht Musik schlau, Musik und Intelligenz, von Deborah Chamoun. Mozart im Mutterleib. Mit Musik kann man gar nicht früh genug anfangen. Diesen Grundsatz haben viele Eltern verinnerlicht. Schließlich soll sich Musik positiv auf die Intelligenz des Kindes auswirken. Das hat man zumindest irgendwo mal gehört. Das eigene Kind soll also so früh wie möglich gefördert werden, am besten schon während der Schwangerschaft. Denn in unserer leistungsorientierten Gesellschaft ist ein guter Start ins Leben viel wert. Aber was nehmen Babys tatsächlich im Mutterleib wahr? Nach allem, was man weiß, nehmen wir schon im Mutterleib Musik wahr. Etwa ab dem 7. Schwangerschaftsmonat, das heißt vor der Geburt, hat das Kind schon Hörerfahrungen. Erklärt Heiner Gembris, der Leiter des Paderborner Instituts für Begabungsforschung in der Musik. Und man hat zeigen können, dass Kinder sich auch kurz nach der Geburt an Musik oder an Sprache, Texte erinnern können, die sie vor der Geburt gehört haben. Aber sie hören eben Klangfarben, nehmen das auf, das wirkt schon. Sie nehmen Melodieverläufe auf, Lautstärken, Rhythmen. Tempi, also ob etwas schnell ist oder langsam, das wirkt alles auf den Fötus bereits, beruhigend oder anregend. Und man weiß heute, dass eben auch gewisse Klangmuster und Verläufe schon gespeichert sind, also es lernt wirklich schon. Weiß die Schweizerin Maria Spüchiger. Sie ist pädagogische Psychologin und Professorin an der Frankfurter Musikhochschule. Ein Baby kann also tatsächlich gewisse Muster wahrnehmen und sozusagen ein implizites, also stilles, intuitives Wissen über Musik aufbauen. Allerdings geht der Neurologe Eckhard Altenmüller davon aus, dass dieses Gedächtnis nach der Geburt nur für gut 14 Tage stabil ist. Er muss alle enttäuschen, die sich durch das Musikhören im Mutterleib einen intelligenzsteigernden Effekt erhofft haben. Dass es in irgendeiner Weise die kognitive Entwicklung fördert, das ist ganz umstritten und bislang nicht wirklich schlüssig bewiesen worden. Was wir wissen ist, dass Kinder im Mutterleib vor allem die mütterliche Sprache und die Sprachmelodie bereits verinnerlichen und dass sie deswegen nach der Geburt unmittelbar bereits ein Faible für die Stimme der Mutter und für die Sprache der Mutter haben. Trotzdem hält sich die Vorstellung, dass Musik intelligent macht, hartnäckig. Das weiß der Direktor des Instituts für Musikphysiologie und Musikermedizin an der Musikhochschule Hannover. Vielleicht liegt das auch daran, dass die Menschen sich schon seit langem mit diesem Gedanken beschäftigen. Also eigentlich müsste man schon zur Antike zurückgehen und könnte da schauen, dass eben diejenigen, die eben künstlerisch, musikalisch tätig sind, auch schon in der Antike den Ruf hatten, auch in anderen geistigen und auch körperlichen Qualitäten überlegen zu sein. Vorher sage ich immer gerne, die Chinesen, das alte China, das hatte diese Staatsmoral. Also da wurde davon ausgegangen, dass Musik ein Spiegelbild ist des moralischen Zustands einer Gesellschaft. Und entsprechend, dass Musik auch ein Mittel ist, um Menschen moralischer zu machen, wie es um einen Staat steht, oder? Und das ist nicht Intelligenz, aber das ist auch einfach eine hohe Kultur- und menschlich spezifische Leistung, die immer da schon mit Musik in Zusammenhang gebracht wurde. Die Idee, dass Musik einen Menschen besser macht und Kinder sich durch sie vorteilhafter entwickeln, vielleicht sogar bessere Leistungen in anderen Bereichen bringen und schlauer werden, ist also schon sehr alt. Untersucht und empirisch begleitet wurde das allerdings erst im 20. Jahrhundert. In Ungarn entwickelte der Komponist und Musikpädagoge Zoltán Kodály seine eigene Methode. Diese war durchdrungen von der Idee, dass Schüler vom Musizieren auch in anderen Bereichen profitieren können, vor allem durch Singen. Mitte des 20. Jahrhunderts bekam die Idee von Zoltán Kodály einen festen Platz im ungarischen Bildungssystem. Der tägliche Musikunterricht wurde Bestandteil der Volksschulbildung und es entstanden sogar reine Musikgrundschulen. Die entscheidende Studie, die die Musik macht schlau Bewegung erst so richtig lostreten sollte, kam in den 90er Jahren. '93 entdeckte die amerikanische Psychologin Frances Rauscher von der Universität Kalifornien in Irvine den sogenannten Mozart-Effekt. In ihrem Experiment teilte Frances Rauscher Studenten in drei Gruppen. Die eine bekam den ersten Satz aus Mozarts Sonate für zwei Klaviere in D-Dur, Köchelverzeichnis 448, vorgespielt. Die zweite Gruppe bekam eine Entspannungsmusik und die dritte Gruppe gar keine Musik zu hören. Nun mussten alle eine Aufgabe aus einem gängigen Intelligenztest lösen. Eine Papier-Falt- und Schneideaufgabe, wie Eckhard Altenmüller erklärt. Das müssen Sie sich so vorstellen. Sie haben ein Blatt Papier, da ist eine Form drauf und diese Form müssen Sie im Kopf dann zusammenfalten, an einer bestimmten Stelle durchschneiden und dann sie wieder entfalten. Und dann ist die Auswahl, welche Form entsteht durch diese Faltvorgänge und durch dieses Schneiden. Und das ist eben eine Aufgabe, die räumliches Denken und eben auch zeitlich-räumliches Denken mit beansprucht. Und da kam halt raus, dass diejenigen, die Mozart gehört haben, konnten die Aufgabe deutlich besser machen, während diejenigen, die eine Entspannungsmusik gehört hatten, die konnten das eben nicht. Und die, die in Stille das gemacht haben, konnten es auch nicht besser machen. Mozart steigert also die Fähigkeiten in einem anderen Intelligenzbereich. Das war die These, die Frances Rauscher 1993 im Fachmagazin Nature veröffentlichte. Und die Öffentlichkeit? Die war begeistert. Endlich war der Beweis erbracht. Musik macht schlau. Kein Wunder also, dass sich Mozart-CDs auf einmal viel besser verkaufen ließen. Und auch die Politik zögerte nicht lange. In Florida wurde gesetzlich festgehalten, dass jedes Kindergartenkind täglich eine Stunde Klassik zu hören hatte. Und in Georgia bekamen die Eltern von Neugeborenen, quasi schon mit der Geburtsurkunde, eine Mozart-CD überreicht. Der Mozart-Effekt versetzte alle in Euphorie. Daran erinnert sich auch Maria Spüchiger noch sehr gut. Ja, das ist für mich unvergesslich, weil ich war genau da in Amerika, als der publiziert wurde. Und das war wirklich eine große Aufregung, dass man jetzt einen wissenschaftlichen Beweis hat, dass Musik intelligenter macht. Und natürlich ist es Mozart-Musik, nicht irgendeine Musik. Aber das ist dann so die Idee gewesen. Jetzt schauen wir mal, was da alles für Musik Menschen intelligenter macht. Die Entdeckung des Mozart-Effekts kurbelte also nicht nur die Verkäufe der Plattenindustrie an, auch die Wissenschaftler waren interessiert daran, die außermusikalische Wirkung von Musik weiter zu erforschen. Allerdings waren die Ergebnisse relativ schnell ziemlich ernüchternd. Beispielhaft zeigt das die Arbeit von Glenn Schellenberg. Er ist Psychologieprofessor an der Universität von Toronto in Mississauga, Ontario. 6 Jahre lang forschte er weiter auf diesem Gebiet. Eckhard Altenmüller fasst die Ergebnisse von Schellenberg so zusammen. Der kommt raus, also der Mozart-Effekt, den gibt's auch bei Schubert, den gibt's auch bei Haydn und den gibt's auch bei der Popgruppe Blur, wenn ich denn die Popgruppe Blur mag. Es ist ein reiner Präferenzeffekt. Was ich gerne mag, das macht bei mir gewissermaßen diese Verbesserung der räumlich-zeitlichen Vorstellung in diesem Intelligenztest. Und er hat dann weiter getestet, es ist nicht nur Musik. Wenn ich zum Beispiel gerne Shakespeare-Sonette höre, bin ich hinterher auch besser in dieser Intelligenzaufgabe. Und sogar wenn ich lieber eine Kurzgeschichte von Stephen King höre, dann bin ich hinterher auch besser in dieser Aufgabe. Also es ist eben etwas, was damit zu tun hat, was meine Aufmerksamkeit irgendwie fesselt, was meine Aufmerksamkeit anhebt. Und es ist ein ganz unspezifischer Effekt, den könnten Sie wahrscheinlich auch mit einem Film, mit einer Wanderung oder ich weiß nicht, mit irgendwas erzielen. Außerdem hatte der Mozart, der Blur, der Stephen King-Effekt auch keine langfristige Auswirkung auf die Intelligenz der Probanden. Denn eines hatte schon Frances Rauscher bei der Vorstellung ihrer Ergebnisse zurückgehalten. Die Aufgaben mussten zum einen unmittelbar nach bzw. während des Hörens gelöst werden. Zum anderen ließ der Effekt schon nach 10 bis 15 Minuten nach. Diese Probleme des Mozart-Effekts waren Maria Spüchiger schon bei der Veröffentlichung der Daten klar. Die Psychologin hatte nämlich Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre im Rahmen ihrer Doktorarbeit am Schweizer Großprojekt Bessere Bildung mit mehr Musik mitgearbeitet. Dort wurde die Wirkung von erweitertem Musikunterricht untersucht. Ich war aber natürlich von Anfang an kritisch, weil ich gerade in unserer Schweizer Studie herausgefunden hatte, dass Musikwirkungen sicher unterschieden werden müssen in langzeitige und kurzzeitige Wirkungen. Und dass es sehr schwierig ist, langfristige, langzeitige, überdauernde, nachhaltige Wirkungen von musikalischer Betätigung oder Musik generell auch durch das Hören nachweisen kann. Und dann wurde mir auch sehr schnell klar, dass eben dieser Mozart-Effekt ein ganz kurzfristiger Effekt ist. Also solange die Menschen diese Musik hören, 10 Minuten darüber hinaus und dann ist er vorbei. Hat Musik eine Wirkung auf den Menschen und vor allem auf Kinder? Diese Frage beschäftigte auch den 2011 verstorbenen Begabungsforscher Hans-Günther Bastian. Er untersuchte in einer vom Bundesministerium für Forschung und Bildung geförderten Studie 6 Jahre lang die Wirkung von erweitertem Musikunterricht. Doch welche Wirkung hat dieser erweiterte Musikunterricht? Zeigt er sich in der Steigerung des Intelligenzquotienten der Kinder? Wirkt er sich vielleicht eher auf die Konzentrationsfähigkeit aus oder zeigt sich sogar eine Änderung in ihrem Sozialverhalten? Mit ähnlichen Fragen beschäftigte sich auch Maria Spüchiger im Rahmen des Schweizer Großprojektes Bessere Bildung mit mehr Musik. Es war eine aufwendige Studie mit 1200 Schulkindern, die am Ende zunächst einmal keine intelligenzsteigernde Wirkung von Musik nachweisen konnte. Das ist auch wirklich die Brisanz dieser Studie. Es hat vorher keine gegeben, die mit einer solchen Stichprobe und mit einem solch guten Design, also Kinder in Schulklassen, in dieser Menge, in dieser Verschiedenheit auch, und eben mit gematchten Kontrollklassen, das heißt also vergleichbaren Kindern, also ein echtes kontrolliertes Design, zeigte, dass über 3 Jahre die Intelligenzquotienten gemessen mit einem Raven-Intelligenztest, also ein anerkannter sprachfreier Test, zwar stetig steigt, aber dass dieses Steigen wohl entwicklungspsychologisch zu erklären ist und nicht durch das Musiktreatment, weil nämlich die Kontrollklassen den gleichen Anstieg hatten. Aber wie sieht es mit dem Sozialverhalten aus? Hat das Musizieren eine Auswirkung auf die Beziehung der Kinder untereinander, auf das Lehrer-Schüler-Verhältnis, auf das Unterrichtsklima? Maria Spüchiger war sich da sicher. Allein durch die Beobachtungen, die sie machen konnte, wenn sie für die Untersuchungen die Klassen und ihre Lehrer besuchte. Also beschäftigte sie sich jetzt verstärkt mit dem Einfluss von Musik auf das Unterrichtsklima und das soziale Gefüge einer Klasse. Und da gibt es wiederum verschiedene Bereiche, also soziale Beziehungen und Unterrichtsklima setzt sich zusammen aus Kooperationsbereitschaft, aus Klassengeist, aus Disziplin, aus wie nimmt der Schüler sich anerkannt wahr, Lenkung, Erziehungsstil, Unterrichtsstil des Lehrers, der Lehrerin. Und in diesen Variablen kann man dann schon schauen, was bewegt sich. Auch über 3 Jahre gibt es eben Dimensionen, wo etwas passiert oder andere, wo nicht viel passiert. Und da konnten wir jetzt in unserer Studie signifikante, das heißt also gegen den Zufall getestete Entwicklungen beobachten im Bereich Klassenzusammenhalt, so dieses Gemeinschaftliche, und im Musikunterricht Kooperation. Doch auch dieses Ergebnis wollte die pädagogische Psychologin zur Sicherheit noch einmal gegentesten. Also entwickelte sie zusammen mit ihren Kollegen ein spezialisiertes Design, um das Unterrichtsklima weiter unter die Lupe zu nehmen. Das Klima im Unterricht hängt schließlich von vielen Faktoren ab, angefangen beim Fach selbst bis hin zum unterrichtenden Lehrer. Deshalb betrachtete Maria Spüchinger diesmal, ob und wie sich das Unterrichtsklima einer Klasse im Musikunterricht im Vergleich zum Unterrichtsklima der gleichen Klasse im Deutschunterricht unterscheidet. Schnell war ihr klar, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Ergebnis gewesen, um Illusionen zu dämpfen, dass sich das, was im Musikunterricht ereignet und entwickelt, so automatisch auf jeden anderen Unterricht überträgt. Und wenn man dann so diese Resultate vor sich hat und sieht, Kooperation im Musikunterricht gestiegen, eindeutig, im Deutschunterricht gleich geblieben oder zum Teil sogar gesunken oder so. Also diese Transfereffekte ereigneten sich auch im sozialen Bereich nicht so automatisch. Aber die Gemeinschaftsbildung, der Zusammenhalt, das hat sich generalisiert. Das ist so unser Ergebnis gewesen. Gerne wird dieser Aspekt der Gemeinschaftsbildung durch Musikunterricht auch als bildungspolitische Argumentationshilfe genutzt. Doch um den Zusammenhalt einer Klasse zu stärken, braucht man nicht zwingend Musikunterricht. Auch andere Fächer können diese Wirkung haben. Das wurde Maria Spüchiger vor allem im Vergleich mit anderen Pädagogen klar. So konnte sie zum Beispiel die gleichen Ergebnisse auch bei anderen Lehrerkollegen entdecken. Diese hatten eine Schulprojektwoche zum Thema Berge mit Wanderungen und Ausflügen angeboten, und auch das hatte einen Einfluss auf das Sozialverhalten und das Unterrichtsklima der entsprechenden Klasse. Dann habe ich eben gemerkt, dass diese Argumentation für Musik in der Schule nicht gut ist, also dass die nicht stark ist, weil erstens stimmt sie nicht so richtig, sie ist ein Mythos, sie ist ein Glaube, eine Hoffnung. Und die Wissenschaft kann die nicht richtig stützen. Und zweitens, wenn eben andere Dinge das Gleiche tun, dann ist das halt einfach für die Musik kein starkes Argument dann mehr. Und ich wollte aber, das war mein Wunsch oder für die Musik, dass Musik wirklich ein Bildungsinhalt der allgemeinen öffentlichen Bildung ist und nicht nur für Mittelstandskinder zugänglich und so, wenn die Schule sich darum nicht wirklich kümmert. Denn als begeisterte Chorsängerin konnte sie ja schließlich an sich selbst die positive Wirkung des Singens und auch Gefühlsveränderungen beobachten. Es gibt in der jüngeren Zeit eine Reihe von Studien, die untersucht haben, inwieweit sich das Singen auswirkt auf Wohlbefinden, Gesundheit, auf positives Lebensgefühl und ähnliches mehr. Und es hat sich herausgestellt, dass tatsächlich diejenigen, die in einem Chor singen, sich zufriedener fühlen, sich häufig entspannter fühlen, dass sie das Gefühl haben, was Sinnvolles zu tun, dass sie das Gefühl haben, mit anderen Menschen verbunden zu sein, in einer Gemeinschaft zu sein und dass sie auch sinnvolle Aufgaben haben und dass sie etwas produzieren. Und das sind alles sehr, sehr positive Wirkungen, die in jüngerer Zeit durch Untersuchungen nachgewiesen werden konnten. Das heißt also, Musik, in diesem Fall das Singen in einem Chor, hat einen positiven Effekt auf die Gesundheit. Da ist sich Heiner Gembres sicher. Er ist Professor für empirische und psychologische Musikpädagogik in Paderborn. Da muss man darauf achten, was man mit Gesundheit meint. Die Weltgesundheitsorganisation definiert Gesundheit nicht bloß als Abwesenheit von Krankheit, sondern auch als soziales und psychologisches Wohlbefinden. Und wenn man diesen Gesundheitsbegriff zugrunde legt, der auch die soziale, die emotionale Seite umfasst, dann kann man eindeutig sagen, dass das Singen ein Beitrag zur Gesundheitsförderung ist. Und bleibt man beim Beispiel der Chorsänger, dann kann man beobachten, dass die sich nicht nur entspannter und wohler fühlen. Chorsänger erkälten sich im Vergleich zu Nicht-Chorsängern auch seltener. Untersucht hat das der Frankfurter Musikprofessor Gunter Kreutz. Mittlerweile lehrt er an der Universität Oldenburg. Er begleitete einen Laienchor bei den Proben zum Mozart-Requiem und hat bei den Sängern unter anderem die Bildung von Abwehrstoffen im Körper untersucht. Verglichen wurden die Werte beim Singen mit denen, die der Körper beim Hören des gleichen Stückes produziert. Gunter Kreutz konnte so zeigen, dass die Probanden beim Singen tatsächlich resistenter gegenüber Vireneffekten wurden. Woran das liegt, erklärt Eckart Altenmüller. Das liegt an der guten Wirkung der Musik. Und zwar ist gemeinsames Singen steigert tatsächlich die Immunglobulinabwehr im Blut. Das kann man sogar mit Blutspiegeln und im Speichel messen. Musik kann also nicht nur das emotionale Wohlbefinden steigern und sich positiv auf das Sozialverhalten auswirken. Auch gesundheitlich können Musiker im Vergleich zu Nichtmusikern Vorteile haben. Mit der Frage, ob sich das Musizieren nicht doch auch auf die Intelligenz eines Menschen auswirken kann, hat sich Eckart Altenmüller in den letzten Jahren noch einmal beschäftigt. Wir haben also vor einiger Zeit unsere Musikstudenten, und zwar die von den Konzertfächern, verglichen mit ganz vielen Tests mit Psychologie- und Medizinstudenten. Und da kommt raus, dass der Gesamt-IQ zwar gleich ist, dass aber die Musikstudenten in der Fähigkeit, komplizierte Muster zu erkennen. Zum Beispiel in einem ganz verwirrenden Bild Vierecke rauszuerkennen. Das können die sehr viel besser als Psychologie- und Medizinstudenten. Also bestimmte Fertigkeiten werden auch in Musik, zum Beispiel beim Notenlesen, geübt. Das heißt also, auch wenn das Musizieren keinen signifikanten Effekt auf den Intelligenzquotienten eines Menschen hat, verändert sich das Gehirn trotzdem mit der Tätigkeit und spezialisiert sich in gewisser Weise. Beobachten kann man das auch bei Kindern, die beispielsweise Klavierunterricht nehmen. Durch die Magnetresonanztomographie, kurz die MRT, kann man Aufnahmen ihres Gehirns machen und dort schon nach gut 3 bis 4 Monaten erste Veränderungen feststellen. Je länger ein Kind dann musiziert, desto mehr ist für Eckart Altmüller zu sehen. Wir können heute zeigen, dass Kinder, die Klavierunterricht anhaben, schon nach einem Jahr Klavierunterricht eine größere Region haben, die für die linke Hand zuständig ist, größere Regionen haben im Bereich der Schläfenlappen, die fürs Hören zuständig sind und vor allem auch noch eine verbesserte Verbindung zwischen den linken und den rechten Hirnhälften, sodass diese Kinder im Grunde genommen schon ein geformtes Gehirn durch das Musizieren haben. Und das sind übrigens keine Kinder, die als Wunderkinder 3 Stunden jeden Tag irgendwie ans Klavier von der Mutter getrieben werden, sondern es waren Kinder, die ganz normal 20 bis 30 Minuten am Tag Klavier geübt haben. Ein Kind, das also viel Zeit mit dem Klavier oder auch mit dem Geigespielen verbringt, kann davon auf Dauer auch beim Verstehen von komplexen Mustern profitieren. Außerdem werden verbesserte feinmotorische Fertigkeiten ausgebildet. Auch diese können dann den Alltag erleichtern. Das Gehirn spezialisiert sich gewissermaßen mit jeder Trainingseinheit auf die benötigten Fähigkeiten. Im Prinzip können Neurologen also anhand einer MRT-Aufnahme eines Gehirns feststellen, ob der Proband ein Instrument spielt und wenn ja, welches. Das Gehirn ist also sehr aktiv, wenn der Mensch Musik macht. Aber auch beim Musikhören arbeitet das Gehirn, erklärt der Neurologe Eckart Altenmüller. Was in diesem Fall passiert, das ist vor allem davon abhängig, welche eigenen Erfahrungen ich mit der Musik verknüpfe. Ich kann schon ganz unbedarft gewissermaßen als kleines Kind Melodien wahrnehmen. Dann ist überwiegend mein Melodie-Wahrnehmungszentrum im Gehirn, im Schläfenlappen des Gehirns aktiv. In dem Moment, wo ich allerdings als Kind dann gelernt habe, dass ich auf meiner Blockflöte eine Melodie spielen kann, irgendwie ein Männlein tanzt im Walde beispielsweise, dann werden beim Hören dieser Melodie bereits meine Fingersysteme im Gehirn, die motorischen Erinnerungsspuren, die ich an das eigene Üben an der Blockflöte habe, aktiviert. Das heißt, sobald wir aktiv Musik gemacht haben, bleiben Spuren der Vernetzung in unserem Gehirn und soweit wir es heute wissen, sind die wahrscheinlich lebenslang angelegt. Wir musizieren in diesem Fall also beim Hören in unserem Gehirn mit. Dabei werden aber nicht nur die Areale aktiviert, die damals auch beim Musikmachen beteiligt waren, nein, auch die emotionale Komponente schwingt in diesen Momenten mit. Man kann allein durchs Hören einer bestimmten Musik beispielsweise zurückversetzt werden in die Situation des Übens. Vor dem inneren Auge sieht man dann auf einmal das Unterrichtszimmer vor sich, sieht den Schnee draußen liegen oder hat den Geruch von Kaffee in der Nase, quasi so, wie es damals in der erinnerten Situation war. Das emotionale Erleben kann in diesem Moment also tief in die eigene Biografie zurückgehen. Es ist ein großer Vorteil, den die Musik da hat. Das sieht auch Maria Spüchiger so. Die Schweizerin ist pädagogische Psychologin und Professorin für Musikpädagogik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Und sie weiß, Musik kann einen Menschen in jeder Situation und in jedem Lebensalter bereichern. Man kann musizieren und das ist toll. Aber wenn man das nicht kann, kann man auch Musik hören. Und Musik hören kann man auch, wenn man krank ist, wenn man liegt. Und es hat eben diese spezifische Bedeutung, diese Sinnstiftung, diese biografische Verankerung. Also alle Menschen haben Musikstile, die zu einem gewissen Lebenszeitpunkt ganz wichtig waren, im Zusammenhang standen mit einer Vereinsaktivität oder einem Tanzabend und so weiter. Also diese Wirkung von Musik eben über das reine Musikhören hinaus, das gibt es eben auch, wenn man nur noch hören kann. Musik hat also eine nachweisbare Wirkung. So oder so. Ob beim Hören oder selber machen, ob rein emotional oder tatsächlich durch Transfereffekte. Und dies umso mehr, je spezialisierter ein Musiker wird. Dass wir das wissen, ist der intensiven Forschungsarbeit zu verdanken, die in den letzten 20 Jahren, also seit der Entdeckung des sogenannten Mozart-Effekts, geleistet wurde. Auch wenn am Ende vom Mozart-Effekt selbst nicht viel übrig geblieben ist. Maria Spüchiger? Die Studie hat einen unglaublichen Effekt gehabt in der Forschungsgemeinschaft. Also es gab endlos viele Studien, die das aufgenommen haben, die das variiert haben. Und es hat dann auch so alle 4-5 Jahre und jetzt fast noch schneller, hat es Sammelreferate gegeben, also Überblicksstudien, die wieder die letzten 100 Studien über den Mozart-Effekt, also das ist ein bisschen übertrieben, oder? Aber es hat wirklich mehrere Dutzende bis zu Hunderten von Studien gegeben und immer geschaut haben, was ist jetzt herausgekommen. Und man kann heute sagen, es ist einfach nichts übrig geblieben von dem Ding, leider. Die nötige Portion Skepsis ist also gefragt, wenn irgendwo mal wieder zu lesen ist, Musik macht schlau. Dass die Wissenschaft nicht mehr auf der Suche nach intelligenzsteigernden Transfereffekten von Musik ist, hat sich nach Ansicht von Eckart Altenmüller mittlerweile durchgesetzt. Für ihn ist es ein entscheidender Fortschritt, dass man sich inzwischen mehr um die Effekte auf die emotionale Kompetenz und auf das Sozialverhalten fokussiert und das qualitativ hochwertig untersucht. Ein Problem wird es nämlich immer geben bei der Erforschung der Frage, ob Musik tatsächlich schlau macht. Kinder sind hochkomplizierte ökologische Systeme mit vielen, vielen Einflussfaktoren. Und das dann irgendwelche Effekte auf eine bestimmte Variable zurückzuführen, ist immer hochproblematisch. Auf der anderen Seite können wir kein Laborexperiment machen. Wir können nicht ein Kind 10 Jahre lang oder eine Gruppe von Kindern 10 Jahre lang unter vollkommen kontrollierten Bedingungen aufwachsen lassen. Das ist ethisch ja gar nicht vertretbar. Funkkolleg Musik, Sinfonie des Lebens, Folge 10. Macht Musik schlau, Musik und Intelligenz von Deborah Chamoun. Das Funkkolleg Musik erreichen Sie über das Internet funkkolleg.de. Bei funkkolleg.de finden Sie auch einen Hinweis zur begleitenden Website funkkollegmusik.de. Diese Website enthält zum Thema jeder Sendung vertiefende Informationen, Audios, Videos, Texte und Literaturangaben. Alle, die sich privat oder beruflich für die zertifizierte Fortbildung interessieren, können sich dort anmelden bis Anfang Februar 2012. Seien Sie hierzu herzlich eingeladen. Zum Funkkolleg Musik ist unter dem Titel »Sinfonie des Lebens« im Schott Verlag ein Begleitbuch erschienen mit ergänzenden Texten zu den einzelnen Themen des Funkkollegs Musik in HR2 Kultur. Das Buch kostet 17,99 Euro und ist im Buchhandel erhältlich. Diese und viele weiteren Angaben finden Sie unter funkkolleg.de. Außerdem finden Sie dort auch die Begleitveranstaltungen der Volkshochschulen in Hessen. Alle Sendungen sind auch auf CD erhältlich. Nähere Informationen gibt es beim Hörertelefon 069 1555 100. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.